Dies sind unsere aktuellen Themen. Nienburger Nordring voll gesperrt, Landkreis äußert sich zu Wietzener Flüchtlingsunterkunft und HSG trifft auf Wittingen. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Morgen. Im Zuge der Baumaßnahme auf der Bundesstraße 6 muss der Nordring wegen Brückenarbeiten von Samstag, dem 16. bis Sonntag, dem 17. April zwischen der Zellerstraße und der Ferdinandstraße voll gesperrt werden. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg mit. Nach Mitteilung der Behörde werden die Umleitungsstrecken entsprechend ausgeschildert. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. In einer Flüchtlingswohnung in Wietzen herrschen chaotische Zustände. Circa 40 Flüchtlinge teilen sich eine kleine Unterkunft in einer Gaststätte mit zum Beispiel nur einer Küchenzeile und fehlenden Brandschutzvorkehrungen. Eine geordnete Reinigung der Unterkunft gibt es ebenfalls nicht. Einige der Flüchtlinge versuchen bereits an anderen Orten zu übernachten. Die Unterkunft in der Makloer Samtgemeinde gilt als dezentral. Hilfe von der dortigen Verwaltung blieb auch nach Nachfrage der Flüchtlinge aus. Der Landkreis Nienburg beurteilt die Wietzener Unterkunft als verbesserungswürdig, so Pressesprecher Thorsten Rötschke. Also es ist ja klar, dass der Druck in den Samtgemeinden vor Ort größer wird, die Flüchtlinge unterzubringen und von daher die Kommune auch vor große Herausforderungen stellt. Die konkrete Situation da in Wietzen, die betrachten wir natürlich als verbesserungswürdig. Also der Landkreis hat deutlich andere Vorstellungen davon, unter welchen Bedingungen die Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Aber wir setzen darauf, dass die Samtgemeinde als unterbringende Kommune da nachbessern wird und sind auch an die Kommunen herangetreten, um sich der Sache da anzunehmen. Die Feuerwehr Nienburg ist am frühen Donnerstagmorgen zu einem Einsatz in die Hansastraße in Nienburg gerufen worden. In einem EDV-Raum einer Schule kam es zu einem unklaren Brandgeruch. Die Einsatzkräfte untersuchten den kompletten Bereich einschließlich des Dachgeschosses mit einer Wärmebildkamera ab. Eine unnormale Wärmequelle konnte jedoch nicht gefunden werden. Die Einsatzstelle wurde nach Absprache mit den Lehrkräften wieder verlassen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg trifft im 26. Spiel der laufenden Handball-Oberligasaison auf den VfL Wittingen. Das Hinspiel konnten die Nienburger mit 5 Toren Vorsprung gewinnen. Wittingen selbst steht momentan im Tabellenkeller und braucht noch Punkte für den sicheren Klassenerhalt. HSG-Coach Dirk Pauling warnt vor dem VfL. Ein sehr unangenehmer Gegner, der zu Hause in der eigenen Halle ohne Hasswack sehr gefährlich ist, sich über sich hinaus immer wächst und dann den einen oder anderen Favoriten auch sicherlich schon geschlagen hat. Also das ist schwierig. Beginn der Partie ist Samstag um 19.15 Uhr in Wittingen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.